Heute Scharfe Sache. Ein Beitrag zur literarischen Kriminologie anlässlich eines Arno Schmidt-Romans von Josef Hürkamp. 1956 erschien in Karlsruhe Arno Schmidts Roman Das steinerne Herz, im Untertitel bezeichnet als historischer Roman aus dem Jahr 1954. Es ist der umfangreichste Text aus Schmidts Frühwerk, der mehrere Handlungsstränge verknüpft, kräftig Dialekte einmischt und vollgestopft ist mit historischen Realien. Es geht kriminalistisch und auch kriminell zu in diesem Buch, dessen Schauplatz das kleine Städtchen Ahlden ist. Dort sucht der ebenso besessene wie skrupellose Sammler. Doch wir wollen nicht zu viel verraten, denn auch die folgende Sendung ist eine Suche, eine literarische Spurensuche. Ein Beitrag zur literarischen Kriminologie anlässlich eines Arno Schmidt-Romans. Hören Sie bitte das Hörbild Scharfe Sache von Josef Hürkamp. Kriminaltango in der Taverne, dunkle Gestalten, rote Laterne. Für Abend lodert die Lunte, sprühende Spannung liegt in der Luft. Erstes Hörbild, die alten Kriminalreißer. Puh, das war aber knapp. In allerletzter Minute. Und es ist eben doch nicht mehr gewöhnt, diese Abfahrtszeiten. Ja, ja, und die pünktlichen Morde im Orient Express. Ach, und zum Lesen habe ich mir übrigens auch nichts mehr einpacken können. Jetzt muss ich mich wohl oder übel die ganze Zeit mit dir unterhalten. Charmant, charmant. Ohne Krimi ist die Mimi gar nicht nett. Ich bin nicht die Mimi und du nicht Bill Ramsey. Wenigstens ein Krimi müsste ich jetzt. Zwar ist meine Meinung über Krimis die, dass es sich dabei um keine sonderlich ernstzunehmende Form der Literatur handelt. Ergo muss ein Krimi, um von mir gelobt zu werden, mehr sein als dieses. Muss ein Weltentwurf sein. Fein, säuberlich, durch mehrere Jahre hindurch gearbeitet. Muss Gedanken enthalten, Erfindungen plus Beobachtungen, Porträt gute Gestalten und Landschaften. Kurzum, viel, viel reiche Alltäglichkeit. Hat bestimmt wieder Arno Schmidt gesagt, oder? Mhm. Wusste gar nicht, dass der sich über sowas Triviales wie Krimis ausgelassen hat. Ich bin kein Fachmann dieses Gebiets. Würde mich auch schämen, einer zu sein. Siehst du, was habe ich gesagt? Nein, nein, pures Understatement, Miss Marple. Schmidt war durchaus zuständig. Hat er doch zum Beispiel einen dicken Kriminalroman übersetzt. Die Frau in Weiß von Wilkie Collins. In Weiß? Ach ja, ich weiß wieder. Die Heidelinde Weiß spielte damals die Titelrolle. Mhm. Regie hatte, glaube ich, Peter Bouvet. Via Fernsehen ist der Sinn für Sprache bereits unverkennbar zurückgebildet worden. Rund um uns her schrumpfen die Wortschätze. Das Gefühl für grelle Optika dagegen scheint im rapiden Zunehmen begriffen. Vorgnade übersetzt. Ein paar minderwertige Reißer für Rowohlt. Und dann vergiss nicht Edgar Allan Poe. Hauptperson in Settles Traum, I know. Sogar in Philologenkreisen herrscht die Mode, den Krimi auf Edgar Poe zurückzuführen. Das ist ein fetter Irrtum. Vermutlich wäre hier eher bei Schillers Geisterseher anzufangen oder dem Genius von Grosse. Wer mich nach unserem besten deutschen Krimi fragt, dem entgegne ich immer Holtei Schwarz-Waldau. Und dann sitzen wir einander halt gegenüber. Ich und die Herren von Colt. Typisch Schmidt, Grosse, Holtei. Alles böhmische Dörfer für mich. Und was Schiller angeht... Du meinst seine dialogisierten Kriminalromane? Etwa die Räuber? Oder Kabale und Liebe? Ja, so hat Schmidt wenigstens diese Stücke etikettiert. Übrigens in einem Kriminalroman, den er selbst geschrieben hat. Wer, Arno Schmidt? Du willst mich wieder... Nein, verzeih, nichts weniger als das. Nein, nein, Schmidt hat sich brav an Schillers zeigefingerliche Aufforderung gehalten. Noch immer sind es geistlose, geschmack- und sittenverderbende Romane, sogenannte Schriften für Damen und dergleichen, welche den Schatz der Lesebibliotheken ausmachen. Wenn man den Ursachen nachgeht, welche den Geschmack an diesen Geburten der Mittelmäßigkeit unterhalten, so findet man ihn in dem allgemeinen Hang der Menschen zu leidenschaftlichen und verwickelten Situationen gegründet. Eigenschaften, woran es oft den schlechtesten Produkten am wenigsten fehlt. Aber derselbe Hang, der das Schädliche in Schutz nimmt, warum sollte man ihn nicht für einen rühmlicheren Zweck nutzen können? Kein geringer Gewinn wäre es für die Wahrheit, wenn bessere Schriftsteller sich herablassen möchten, den Schlechten die Kunstgriffe abzusehen, wodurch sie sich Leser erwerben, und zum Vorteil der guten Sache davon Gebrauch zu machen. Schiller hat sich dran gehalten. Er hat einen Verbrecher aus verlorener Ehre auf dem Gewissen. E.T.A. Hoffmann, das Fräulein von Scudery, Kleist, den Zweikampf und den Kohlhaas. Annette von Droste-Hülshoff, die Judenbuche. Ja, und es geht ja so weiter. Bis Dürrenmatt. Anders. Der war übrigens von Schmidts Krimi so begeistert, dass er dem verzweifelten Schmidt die Fortsetzung seines Schriftstellerdaseins ermöglichte. Sie müssen einen halbwegs anständigen Verleger finden. Wann war denn das? Mitte der 50er Jahre. Also in der heute so widerlich goldigen Adenauerzeit. Hat der nicht auch Krimis bevorzugt? Ja. Agatha Christie haufenweise. Wenn er nicht gerade seinen Rheinbund regiert oder Rosen züchtete. Du alliterierst schon vor lauter Abneigung. Aber wäre denn für den frankophilen Adenauer nicht ein Franzose naheliegender gewesen? Dieser Maigret zum Beispiel. Du meinst Simenon, mit seinen über 200 Romanen. Mühsam gebastelte Kriminalreißer. Und von solider Plattheit. Steht auch in Arno Schmidts Krimi. Ach, Kollegenschelte. Ja, aber berechtigte. Seinen eigenen Krimi, den solltest du mal lesen. Den Titel? Den du mir gleich gnadenlos verraten wirst? Nee, den kannst du zur Strafe raten. Ich gebe dir ein paar Indizien an. Also, alle die Typen, die uns bis jetzt in die Quere gekommen sind. Schiller und Simenon. Auch Holtei und Poe. Alle erscheinen in Schmidts Krimi. Und Adenauer? Ja, der gleich mehrmals. Also ich tippe mal. Wir fahren heute mit dem Zug, sind auf seiner Spur. Aber du, Barkfeld hat doch gar keinen Bahnhof. Eben. Wir fahren nach Ahlden, auf denselben Gleisen wie der Detektiv Schmidt, im Sommer 1954. Ach du liebe Zeit, da fallen mir lauter Apropos ein. Der Paul Tempel aus dem Radio, der frühschöne Fuchsberger und der Kriminaltango. Und sie tanzen einen Tango. Jackie Brown und Baby Miller. Und die Kripo kann nichts finden, was daran verdächtig wäre. Zweites Hörbild, der Lokaltermin. Gute Landluft hier in Ahlden. Aber für einen Kriminalroman eine ziemlich undramatische Kulisse. Mehr so Idylle im Abendsonnenschein. Was ist das denn? Das Kriegerdenkmal. Schmidt hat damals alle Namen davon abgeschrieben. Was denn? Etwa für seinen Roman? Mhm. Und das war nicht der einzige Katalog aus Ahlden. Außerdem hat er seiner Frau noch 70 weitere Namen von Dorfbewohnern diktiert. Samt Adressen. So im Vorübergehen. Direkt von den Klingelschildern. Verstohlener Blick auf den Katasterplan 1-5000. Ah, hier bin ich. Die Schlossapotheke. Steinbau verputzt. So heißt es im Roman später. Zusätzlich hat Schmidt noch sämtliche Laternen in seiner Karte verzeichnet. Diese dann sorgfältig koloriert. Eigenhändig. Und während er die Zugfahrpläne studiert und notiert... Wie der Inspektor French von Scotland Yard. Währenddessen muss Alice Schmidt das Schloss fotografieren. Hat die Frau denn diese Pedanterien so widerstandslos mitgemacht? Sie fühlte sich gewissermaßen als Mrs. Watson. Das war ihr Beitrag zum Lebenswerk ihres Mannes. Er recherchierte. Sie protokollierte. Er schrieb. Sie tippte die Durchschläge. Ich stell's mir gerade so vor, wie die beiden durch das Café gehen, Alles fein, säuberlich notierend, rührend. Und auch ein bisschen ridikül, nicht? Riefen doch mir die Kinder in Aalen eins hinterher. Die schrieft Aalen so ob. Und das Ergebnis heißt? Das steinerne Herz. Historischer Roman aus dem Jahre 1954 nach Christie. Von Arno Schmidt. Endlich ist es heraus. Na, weißt du, deine Verzögerungstaktik... Ist kriminalistische Manier, die ich dem steinernen Herzen abgeguckt habe. Denn der Roman ist genauso enigmatisch... Bitte? Verrätselt, wie er durch und durch detektorisch ist. Detektivisch? Ernst Bloch sagt detektorisch und deutet solche Erzählweise als literarischen Niederschlag von aufklärerischer Philosophie. Arno Schmidt, der Aufklärer. In seinen frühen Werken bestimmt. Und hier im steinernen Herzen eben im kriminalistischen Gewande. Der Roman ist nämlich... Erstens? Ein kriminaltechnisch ausgebuffter, das heißt exakt recherchierter Krimi. Ganz nach der Thomas-Mann-Devise... Finden, nicht erfinden. Der tanzt auch im steinernen Herzen an. Und zweitens? Enthält die Story nicht nur jede Menge einschlägiger Krimi-Sujets, sondern ist im schon erwähnten Sinne detektorisch durchgearbeitet bis ins klitzekleinste Detail. Deshalb werden also Schmidt-Leser ebenfalls zu Detektiven. Und drittens? Na, ich bin ja gespannt. Heißt es im Roman. Und drittens handelt es sich um... Na, ich bin ja gespannt. Um einen kriminellen Roman. Und sie tanzen einen Tango, alle, die davon nichts ahnen. Und sie fragen die Kapelle, haben sie nicht was Heißes da? Drittes Hörbild, die Romane im Roman. Was für eine liebliche Idylle. Da hinten das Aldener Schloss, dann die Fachwerkhäuser rein und hier, warum bleibst du stehen? Hier wohnte der Erzähler Walter Eggers. Nummer 31. Die Giebelwand mit braunen Brettern verkleidet, Längsfront, rechtwinkliges Fachwerk. Mit stumpf weinrot übermalten Ziegeln ausgefüllt. Im Vorgarten die Eiche. 50 cm Durchmesser. Zwei Fliederbäumchen. Hat der Lattenzaun. Erst wenn man bereits 5 Sekunden in der Wohnküche stand, klappte die Gartentür hörbar zu. Gefährliche Einrichtung. Was passiert da drin? Ja, nicht so hastig. Der Erzähler Eggers ist viel umständlicher. Er hantiert, wie gesagt, erst lange mit der Katasterkarte herum, fragt sich mühsam durch. Dabei weiß der Leser zunächst nicht mal, wo der Eggers ist, wen er sucht und warum. Auch seinen Namen erfährt man erst später. Bisschen dunkel alles, nicht? Kommt mir so nach Kafkas Schloss vor. Seite 223, Erstausgabe. Wie bitte? Steinernes Herz, Seite 223, da kommt Kafka vor. Du tu mir einen Gefallen, sag mir schnell die paar Namen, die nicht im Steinernen Herzen vorkommen. Das geht wohl fixer. Nein, mal ganz im Ernst. Paul Ernst. Erdachte Gespräche. Trotz deines Karlauers, ich verspreche dir, ich werde das Buch noch lesen, wenn du jetzt endlich die Geschichte... Na, ich bin ja gespannt. Steinernes Herz, Kapitel 1. Walter Eggers kommt nach Aalten, um den Nachlass eines uralt vergessenen Hannoveraner Landesstatistikers und Historikers aufzustöbern. Kurt Heinrich Konrad Friedrich Jansen. Den unser einer selbstverständlich unbedingt kennen müsste. Im Gegenteil, kein Schwein kennt den Jansen mehr. Außer Arno Schmidt. Außer Walter Eggers. Meinst du nicht auch? Walter Eggers ist gleich alter Ego? Der Erzähler ist der Autor. Der Erzähler ist, genauer gesagt, das andere Ich des Autors. Das bekennt Schmidt aber erst gut 20 Jahre später. Mittlerweile ist er sich nämlich mit allerlei psychoanalytischen Tricks selbst auf die Schliche gekommen. Seelenkriminologie, wenn du so willst. Ah ja. Ein Detektiv, der sich auf die eigenen Spuren ansetzt. Nicht schlecht. Dorfrichter Adam. Unser Detektiv Eggers hier ist viel verschlagener. Seinen Wirtsleuten in der Nummer 31 lügt er von Anfang an die Hucke voll. Wäre rein zufällig in Aalten. Gibt einen falschen Beruf an. Hat seinen Personalausweis, Zitat, umradiert. Jetzt halt aber mal die Luft an. Sowas ist doch kein Detektiv. Der ist doch selbst der Kriminelle. Wird er denn gefasst? Also erstens soll man bei Kriminalromanen so nicht fragen. Und zweitens gibt's in dem Buch keine Polizisten. Das heißt... Ihr Vater war bei der Polizei? Und Eggers gibt das zu, stellvertretend für seinen Autor? Ja. Stets umgeben von Huren und Wasserleichen. Geschichte eines dicken Mannes. Ich senkte finster den Kopf. Arno Schmidts Vater Polizist. Na, wenn das nicht gut passt. Ja, im dritten Kapitel des Romans klärt Eggers einen schon etwas länger verjährten Mord auf. Einen vom Ende des 17. Jahrhunderts. Ah ja, die Wasserleiche. Ja, ein gewisser Graf Königsmark. Der Liebhaber einer verheirateten Prinzessin aus dem Hannoverschen, Sophie Dorothea. Die deswegen auf dieses Schloss hier verbannt wurde. Für 32 Jahre. Und der Liebhaber landete in Hannovers Leine. Haben Schmidt-Eggers das entdeckt? Nein, das nicht, aber sie klären die politischen, das heißt dynastischen Hintergründe auf. Was ich da aufgeschrieben habe, ist einwandfreie Forschung. Hat Arno Schmidt einem deutschen Nachrichtenmagazin verraten. D'accord. Aber ich bleibe dabei. Dieses Schmidt-Eggers-Duo ist Verbrecher und Detektiv zugleich. So à la Arsène Lupin. Na, ich kenne mich da nicht aus. Na, der aus den Krimis von Maurice Leblanc. Lupin war aber wenigstens ein Gentleman. Ja, verstehe. Eggers sprach nicht nur von Wasserleichen, sondern auch von Huren. Eben. Ja, du verwechselst hier zwar was, aber ganz falsch liegst du auch wieder nicht. Also, die Sache ist die, der Eggers ist so scharf auf dem wissenschaftlichen Nachlass des Althannoveraners, dass er ganz zielgerichtet und konspirativ dessen Enkelin, also seine Zimmerwirtin, ins Bett redet. So ein Schwein. Vorsicht, Vorsicht, ja. Nicht umsonst heißt sie ja Frieda Thumann. Frieda Thumann. Frieda Thusmann. Norddeutsch, nicht? Folglich, Frieda macht das ruhig. Das, genau das. Du hast's erfasst. Frieda ist auch kein Kind von Traurigkeit. Aber doch verheiratet. Ach so, genau wie die Aldener Prinzessin. Jetzt hebt das Kriminalstück das Ehedrama an. Wenn ich schon immer Bücher lese, wo zwei Männer um ein Weib kämpfen, soll wohl primitive Kraft aus Urtiefen oder so sein. Ach du lieber Gott. Kennen die Leute denn nicht die glasglühenden Leidenschaften des Geistes? Wenn ich dem Bruder Jansen, dem statistischen Zahlenriesen, nachspüre und unten sitzt seine Enkelin, bereit und mit weißem Leder überzogen. In was für einer Welt leben wir eigentlich? Schon gut, schon gut. Also kein Mord und Totschlag. Aber vielleicht... Ein sehr skeptischer Eheroman. Heiliger van der Veldeke, jetzt wird's mir doch zu bunt. Bunt? Nicht unhübsch formuliert. Es kommt aber noch besser. Im zweiten Kapitel des Steinernen Herzens nimmt der Fernfahrer Karl Thumann... Weiß der Bescheid? Sicher. Nimmt also den Eggers mit nach Ost-Berlin, wo er, Karl, eine Freundin hat. Nettes Quartett. Aber ich kenne jetzt deine Methode. Du willst auf etwas anderes hinaus. Auf den Reiseroman, oder? Na, warum denn nicht? Überleg doch mal, was ein Reiseroman früher war. Fesselnd geschriebene Entdeckungen exotischer Länder. Und zu dieser Zeit war Ost-Berlin, war die DDR... Die Brüder und Schwestern drüben, ich weiß. Musste auch immer Kerzen ins Fenster stellen. Die DDR lag 1954 auf der anderen Seite des Mondes. Keiner von den westlichen Schreibern, ob Existenzialisten oder Karlschläger, hat sich drüben umgetan. Uwe Jonsson, der hat doch... Der hat erst Jahre nach dem Steinernen Herzen seinen ersten Roman herausbringen können. Mutmaßungen über Jakob. Ja, Schmidt mutmaßt aber schon 1954 nicht mehr. In seinen Augen ist die DDR bereits akkreditiert und wird kritisch beäugt. Mach nur so weiter. Das Steinerne Herz ist also nicht bloß ein historischer, sondern auch ein politischer Roman. Sogar ein sehr fortschrittlicher, von heute aus gesehen. Bis an die Zähne mit Injurien bewaffnet, kämpft er gegen Restauration und Remilitarisierung. Deine Alliterationen verraten dich. Ja, trotzdem gehen die kriminellen Untaten des Eggers auch in der DDR weiter. Erst der damals übliche Devisenschmuggel und dann klaut er in der deutschen Staatsbibliothek. Die unter den Linden? Genau da stiehlt er ein weiteres hochbegehrtes Buch zur hannoverschen Statistik, den Ringclip. Nicht mal die FOPO erwischt ihn? Die ahnen nichts, weil Eggers in einem akribischen Geheimverfahren aus der dritten Auflage des Ringclip das Titelblatt heraustrennt, in seine Doublette der zweiten Auflage klebt und die dann brav zurückgibt. Das ist ja mehr ein Tausch als ein Diebstahl. Du hattest denn der leibliche Arno Schmidt damals... Nein. Schon Wilhelm Michels, den Schmidt just in dieser Zeit kennenlernt, hat den Autor vor Verdächtigungen in Schutz genommen. Und ich habe das dann auch noch mal überprüft. Ist schon über 10 Jahre her. Also wenn alle Umstände, wie du sagst, aber stimmen. Nur die Tat, die wirklich mögliche Tat, fehlte noch. Dann ist das die Vorbereitung einer kriminellen Handlung. Und Schmidt war vielleicht nur zu feige. Denn ihr Deutschen, auch ihr seid tatenarm und gedankenvoll. Oder kommt, wie der Strahl aus dem Gewölke kommt, aus Gedanken die Tat? Leben die Bücher bald? Hölderlin an die Deutschen. Hölderlin kommt übrigens auch. Im Stein einen Herzen vor, klar. Im 3. Kapitel begeht Eggers noch eine Urkundenfälschung. Wie ein echter Ganove eben tut. So vorhin Feigling und jetzt Ganove. Hättest du es nicht ein wenig weniger extremistisch mit deinen Epitheta? Immerhin hat Eggers die Gebrauchsanweisung für seinen Betrug der großen Literatur entnommen. Nicht nur das Fernsehen verdirbt, auch die Literatur macht kriminell. Wenn man sie derart rezipiert wie Arno Schmidt. Ach, Rezeption heißt sowas jetzt ganz vornehm. Ja, und wenn das Rezept für die Geheimtinte und der Plan zur Urkundenfälschung von Jean-Paul selbst stammten? Aus dem 7-Käse? Dieser Literaturheld wird ebenfalls auf glückliche Weise seine Frau los. Ein Partnertausch, wie man heute sagen würde. Wie im steinernen Herzen. Wie bei Goethe. In den Wahlverwandtschaften. Oh, da geht es doch wesentlich zaghafter zur Sache. Aber tatsächlich, eine vergleichbare Viererkonstellation. Ich schlage vor, wir sagen nicht Rezeption, sondern Ausplünderung der Alten. Dabei weißt du längst noch nicht alles. Das alte Mordkomplott, das Eggers als eiskalte Staatsräson entlarvt. Die Wasserleiche von vorhin? Im Komplott beinahe dieselbe Konstellation und außerdem... Mach Schluss. Mir dreht sich allmählich alles. Und außerdem entdeckt das Falkenauge Eggers einen Goldschatz in der Zwischendecke des Thumann-Hauses. Um Himmels Willen, lass nach, jetzt noch der Cooper dazu, der wahrscheinlich auch noch vorkommt. Abenteuerroman auch noch. Mir ist jetzt so ziemlich alles egal. Und dabei war James Fenimore Cooper schon goldrichtig. Obwohl die Idee mit der Zwischendecke aus Gustav Freitags Roman Die verlorene Handschrift stammt. Ich hab's. Was? Den Schinken ausgerechnet hast du gelesen? Quatsch, ich hab den Schlüssel für deine Kraut- und Rübentheorie. Rosen und Porree sind mir lieb, aber trotzdem Allora. Die Masse könnt ihr nur durch Masse zwingen. Ein jeder sucht sich endlich selbst was aus. Wer vieles bringt, wird manchem etwas bringen und jeder geht zufrieden aus dem Haus. Solch ein Ragout, es muss euch glücken. Faust, Vorspiel auf dem Theater, der Direktor spricht. Er ist schon recht. Aber der hat eins nicht kapiert, dass wenn einer wie Schmidt die Knoten schürzt und die Grenzen verwischt, dass dann eine hochkritische Masse daraus wird. Picaro zum Quadrat gewissermaßen. Ich bitte dich inständig, schon wegen der Hörer. Picaro oder auch Schelmenroman. Aber das Rezept sieht doch dem aller Erfolgsschriftsteller ziemlich ähnlich. Arno Schmidt ist ein Volksschriftsteller, aber ein Verhinderter. Hat Helmut Heißenbüttel gesagt. Als Assistent von Alfred Andersch am Süddeutschen Rundfunk hat er auch manches getan, Arno Schmidt bekannt zu machen. Übrigens hat Heißenbüttels Kennzeichnung durchaus ihren Nebensinn. Denn Schmidts Bücher sind ja nicht nur künstlerisch schwierig. Du meinst, das steinerne Herz ist auch verhindert worden? Aber mir wird kühl. Ist auch schon dunkel. Komm, wir gehen rein. Der Mond machte sich selbst Sandbänke, in denen er dann strandete. Das Nachtauge rollte zyklopisch amüsiert. Und sie tanzen einen Tango, Jackie Brown und Baby Miller. Und er sagt ihr leise, Baby, wenn ich austrink, machst du dicht. 4. Hörbild, Kunstprozesse. Hat mir ganz gut geschmeckt. Und dir? Kein Wunder. Wir sind auf literarischem Boden, hier im Deutschen Haus. Beim Deutschen Haus? Das sah abends immer hübsch aus. Mit den stillen Lichtern durch die Linden. Lindenstille. Haben die beiden Schmidts denn hier gewohnt? Ach nein, nein. Die Handlung des Steinernen Herzens ist ja keine biografische Widerspiegelung. Wie in der Vergangenheit wohl manch einer vermutet oder gehofft hatte. Nein, kein Seitensprung in Alden. Aber schon wenige Wochen später schreibt Schmidt an Alfred Andersch: Persönliches. Material zu einem neuen Kurzroman wäre wieder beisammen. Ich bin aber geistig zurzeit derart geknickt, dass ich den Dreck vielleicht auch als großen Kehrichthaufen liegen lasse. Wenn Sie allerdings jetzt die beiden Sachen nehmen und welch Wort honorieren, dann fange ich doch noch mit der Niederschrift an. Welche Verantwortung Sie jetzt tragen. Welche beiden Sachen meint Schmidt denn? Zwei andere Kurzromane. Der eine hieß Kosmas und der zweite Seelandschaft mit Pocahontas. Oh, wie poetisch. Eine Liebesgeschichte zwischen der alten und der neuen Welt. Du fang bitte nicht an zu schwärmen, ja? Das passt überhaupt nicht zur Geschichte. Weil sie so traurig verläuft? Nein. Weil Rowohlt, bisheriger Verlag Schmidts, diese Geschichte und auch sonst nichts mehr von Arno Schmidt bringen will. Ach, aus künstlerischen Gründen oder aus wirtschaftlichen? Hier bei uns im Wilden Westen erklärt sich das gegenseitig. Aber der unverwüstliche Alfred Andersch druckt die Pocahontas als ersten Beitrag in der ersten Nummer seiner neuen Zeitschrift ab. Texte und Zeichen. Ist das kein Erfolg? Ja, und was für einer. Prompt erstatten zwei Kölner Rechtsanwälte Anzeige gegen die Pocahontas. Weimann heißt der eine. Rücksichtslos muss man sein. Namen ungescheut nennen. Kritische Opposition. Lieber einmal zu oft und einmal zu laut als einmal zu wenig. Und wie heißt der andere? Wenn schon, denn schon. Panzer. Wirklich? Und beide aus Köln? Witzig, ne? Weil Bonn so nah liegt. Und weil dort der Volkswartbund seligen Angedenkens sein Zentrum hatte. Übrigens wird im Jahre 1954 nach Christie, unseres historischen Romans, als Ersatz und Nachfolger die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften gegründet. Also, ich reime mir das mal zusammen. In der Pocahontas gibt es wohl so Schlüpfrigkeiten, Sauereien? Das bigotte Rheinland. Das steht, dafür ist Schmidt angezeigt worden? Unter anderem. War er da nicht ganz prophetisch gewesen? Self-fulfilling prophecy. Ja, die Anzeigen lauten auf Paragraph 184.1 des Strafgesetzbuches Unzüchtige Schriften und auf Paragraph 166 Gotteslästerung. Bestell mir bitte einen Cognac. Was hat denn nun diese Pocahontas-Affäre mit dem steinernen Herzen zu tun? Am 6. April 1955 wird Schmidt angezeigt. Drei Tage später hat er den Roman fertiggeschrieben. Gott sei Dank. Ausgerechnet in diesem Zusammenhang solltest du das nicht gerade sagen. Ich meine, dann hat dieser Panzerangriff keinen Einfluss mehr auf den Roman gehabt. Auf die erste Niederschrift nicht, nein. Sondern? War doch sowieso schon alles schlimm genug. Meinst du, ein Verleger wollte 1955 auch nur einen Schmidt-Text herausbringen? Zudem war sein steinernes Herz, wie Schmidt selbst zugestanden, eine scharfe Sache. Im Stil gewetzt und schartig. Mehr als ein gutes halb Dutzend westdeutscher Verlage, darunter auch Fischer, auch Suhrkamp, lehnten höflich ab. Alfred Andersch aber gab nicht auf. Es ist furchtbar. Ich bin über die Ablehnungen vielleicht deprimierter als Sie, aber wir müssen es schaffen. Sie müssen einen halbwegs anständigen Verleger finden. Alle Verlage haben einen Roman abgelehnt, den Sie überwiegend noch gar nicht kannten? Ist dein Ruf erst ruiniert, wird dir nichts mehr publiziert. Jetzt kämpft Schmidt um seinen Roman wie der welfische Löwe. Mitnichten. Stattdessen schreibt er an Andersch: Das steinerne Herz behalten Sie getrost noch, aber bitte nicht aus der Hand geben. An den Stahlberg Verlag geben Sie es nicht weiter, sondern an mich zurück. Da. Der Stahlberg Verlag Karlsruhe hat das steinerne Herz schlussendlich 1956 herausgebracht. Nein, nicht das steinerne Herz, sondern eine interessante Textvariante. Aber jetzt, 1955, wollte Schmidt selbst nicht mehr. Die Wehrgesetze, die Bundeswehr, alles, was der Roman bitter verflucht, kommt nun Schlag auf Schlag in der Wirklichkeit. So fühlte sich Schmidt bestätigt, dass mein deutsches Volk wieder einmal nicht eher zufrieden ist, bis es die gewohnte Knute auf dem Hintern spürt. Der steinerne Herz wird also nicht mehr erscheinen. Ich werde es mit schiefem Lächeln in den Koffer zu diversen Fehlgeburten legen. Alfred Anders gibt nicht auf. Er schreibt an Schmidt. Ein Manuskript wie das Steinerne Herz unveröffentlicht zu lassen, ist jedenfalls ganz unmöglich. Arno Schmidt dagegen scheint völlig resigniert. Ich habe mich die 9 Jahre meiner öffentlichen Dichterlaufbahn buchstäblich zu Schanden gearbeitet. Nach jedem mit wahnwitziger Konzentration gebastelten Büchelchen zitterte ich wie Espenlaub. Und das Gewerbe warf nicht einmal das Aspirin dafür ab. Ich schreibe so schwer und ungern. Und es ist mir so ganz und gar nicht Bedürfnis, dass ich schon jetzt, wenige Wochen nach dem Entschluss, mit dieser Art von Produktion aufzuhören, eine merkliche Besserung meines Befindens verspüre. Eigentlich ein gut kontrafaktischer Gedanke. Wer wäre Arno Schmidt heute, wenn er nur von 1949 bis 1955 publiziert hätte? Also kein steinernes Herz? Kein Kaff, auch Mare Crisium, keinen Zettelstraum. Schmidt wäre genauso unbekannt wie Werner Riegel. Kenne ich bestimmt nicht. Kommt ebenfalls im steinernen Herzen vor. Jetzt aber zum 22. August 1955. Den musst du dir merken. Goethes Geburtstag? Ach nee. Später. Am 22. August wird Arno Schmidt vor dem zuständigen Amtsgericht Saarburg an der Saar vernommen, in Sachen Pocahontas. Er steht vor seinem Richter. Ich saß einem Amtsrichter gegenüber, der mir vor der eigentlichen Vernehmung versicherte, dergleichen an Schmutz habe er noch nie gelesen. Aber gegen den brillant formulierenden Schmidt kam der Rechtswahrer dann doch nicht auf, oder? Hast du mal das Protokoll von Bert Brechts Verhör vor einem der übel zeitgenössischen McCarthy-Ausschüsse gelesen? Wie verlegen der große Mann, der sich auf Dialoge wahrlich verstand, wie der da herumstotterte. Immer wieder wird das heitere Publikum zitiert. Gelächter. Ziemlich genau zu derselben Zeit, als der unbekannte Schmidt da hinten an der Saar verhört wird, verhört man in den Staaten den berühmten Robert Oppenheimer. Höllische Hemisphäre, diese Golden 50s. Wie hat denn Schmidt sich verteidigt? Ich bin der Ansicht, dass ich die Liebesszene im Blatt 33 bis 34 des Heftes in einer künstlerisch hochwertigen, ja, poetischen Form gebracht habe. Und zwar so züchtig, wie derartige Dinge überhaupt, wenn sie schon geschildert werden können. Dass ich sie schildere, liegt in meiner künstlerischen Herkunft von der Stilrichtung des Realismus begründet, nach welcher der Schriftsteller eine Verpflichtung gegenüber der Realität hat, die Dinge um und in ihn, auch die anstößigen Dinge, so zu schildern, wie er sie sieht. Obwohl ein anderer Blickwinkel durchaus möglich und ebenso berechtigt ist. Ach du Schreck, so spricht der wortgewaltige Arno Schmidt? Im Protokoll. Und vergegenwärtige dir, dass Hildegard Knef mit nackten Brüsten 6 Sekunden vor der Kamera gelegen hatte. Die Sünderin, ich weiß. Gewaltige Proteststürme. Und Ulla Jakobson. Sie tanzte nur einen Sommer. Völlig nackt, fast eine Viertelminute. Und ein Jahr nach dem Erscheinen des Steinernen Herzens, Rosemarie Nitribitt. Richtig, da ging ja alles drunter. Und drüber. Das war der zeitgenössische Hintergrund, vor dem ein Arno Schmidt schon gar nicht aufzumucken hatte. Aber jetzt kommt erst die Hauptsache. An diesem denkwürdigen 22. August 1955, an dem Arno Schmidt vor seinem Richter gestanden hat, besucht einer der 3 Verlagsinhaber des Stahlwerk Verlags Karlsruhe den schon reichlich zermürbten Autor. So. Und nun steht deinem Roman nichts mehr im Wege. My Novel von wegen. Hör bloß Schmidt. Ernst Krawel hat sich 100 Tage Bedenkzeit wegen des steinernen Herzens ausbedungen. Zahlt allerdings bereits jetzt 150 im Monat an mich. Unter der Bedingung, dass ich mich weiter zum Cretin schreibe. Bon, mach ich. Mittlerweile zieht die Pocahontas-Affäre ihre Kreise. Die Akten wandern von Gericht zu Gericht und vermehren sich wundersam. Verleger Krawel überzieht indessen die Nerven der Wartezeit beträchtlich. Mein Roman Das steinerne Herz wird wohl nicht mehr erscheinen. Alle Verleger sind der Pocahontas-Affäre wegen überängstlich geworden. Schmidt will nur noch Feuilletons schreiben. Das Leben wird auch so vergehen. In dieser trüben Stimmung erreicht Schmidt das Karlsruher Urteil. Was? Bis vors Bundesverfassungsgericht sind die gegangen? Ganz im Gegenteil. Eigentlich durfte Arno Schmidt das Haupt heben. Denn das Verfahren wird eingestellt. Vor den Gerichten wenigstens gilt die Pocahontas als Kunstwerk. Keine Schweinerei mehr? Hermann Kasack, damals Präsident der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung, hatte umfänglich gegutachtet und so ziemlich alle europäischen Geistesgrößen und Großliteraten zur Verteidigung Schmidts herangezogen. Dann verstehe ich das Karlsruher Urteil von vorhin aber nicht. Nun, der Karlsruher Stahlwerk Verlag verlangt Dutzende von Streichungen oder Umformulierungen. Schade, keine Kuschonerien mehr. Oder nein? Den gewonnenen Prozess im Rücken haut Arno Schmidt jetzt endlich auf die Pauke. Du kennst ihn eben nicht. Er ist zwar wütend, aber er feilscht. Um jedes Komma, jeden Punkt. Ich will es Ihnen zu erklären versuchen. Seite 10, Zeile 12 von unten scheint Ihnen der Schlusspunkt zu fehlen. Sie haben richtig gesehen. Er scheint nicht nur zu fehlen, sondern er fehlt tatsächlich. Aber mit Absicht. Daran mäkelte Krawel also auch noch herum? Schmidt streut jetzt in seinem Brief an den Verleger eine fanatische Maschinenmaulgarbe von sage und schreibe 28 Zeilen Begründung. Mit dem Ergebnis? Also hier kein Punkt. Ich habe mal das Komma im Frack von Friedrich Hebbel gelesen. Haben sich die beiden denn nicht duelliert? Nächsten Monat erscheint ein neuer Roman von mir. Das steinerne Herz. Und hochpolitisch dazu. Leider fand sich in ganz Westdeutschland nur ein Verleger, der sich nicht scheute. Und auch der hat's nur nach sorgfältiger Kastrierung übernommen. Kastrierung? Huhu, what a word. Da ist ja alles dran. Das philologische Strafurteil, die abgeknapste Sexualität und die politische Reinigung. Die übrigens im Pocahontas-Verfahren nirgendwo verlangt worden war. Das war einzig der vorauseilende Gehorsam gegen die mächtig anschwellende Restauration. Ein Jahr später hatte der Adenauer die absolute Mehrheit. Kampf verloren, Roman gewonnen. Und Arno Schmidt sichert sich mehrfach ab. Verehrter Herr Krawel, ich mache Sie darauf aufmerksam, dass ich die Originalfassung des Steinernen Herzens bei mir aufbewahren werde. Wahrscheinlich wird der Augenblick kommen, wo man die Kreditive für die Textvarianten verlangt. Mein Gewissen ist dann rein. Möchten es die Gewissen aller anderen Beteiligten dann ebenso sein. Schmidt hinterlegt den Originaldurchschlag bei seinem Förderer Wilhelm Michels, dem er, Erstausgabe Seite 8, den Roman auch dediziert. Außerdem schreibt Schmidt den schon erwähnten Brief mit dem Kastrationshinweis an Peter Rühmkorff. Der die Schweinerei ordentlich publik macht. Soweit seine Zeitung, der Studentenkurier, nachmalige Konkret reicht. Wie reagierten die Stahlberger? In Karlsruhe sind dann alle folgenden Bücher Schmidts, und zwar anstandslos, erschienen. Was ja auch ein Verdienst ist. Und ob? Denn von Verdienst konnte bei den Büchern Schmidts keine Rede sein. Das steinerne Herz wurde mit einer Startauflage von 2300 Stück herausgebracht. Was? So wenig? Davon wurden 1956 während des Buchmessen-Rush circa 20% verkauft. Das macht, das sind, warte, keine 500 Stück, Mensch. Und damit wollte Arno Schmidt die Bundeswehr aufhalten. Nach 4 Jahren waren insgesamt 1500 Exemplare verkauft. Erst 9 Jahre später wurde eine zweite Auflage nötig. Die dann endlich vollständig war. Keineswegs. Bis in unsere 80er Jahre hinein sind alle Ausgaben kastriert geblieben. Keine Revision. Auch nicht von Seiten des Fischer Verlages, in dem Stahlwerk aufgegangen war. Ja, und wo krieg ich nun den lückenlosen Text für die Rückfahrt her? Nicht von einem deutschen Verlag, sondern vom Schweizer Haffmanns Verlag, der in Zusammenarbeit mit der Arno-Schmidt-Stiftung die Barkfelder Ausgabe erscheinen lässt. Du, ich bin müde geworden. Gehen wir nach oben? Von mir aus. Aber du liest mir gleich noch ein paar anstößige Stellen vor. Aus dem steinernen Herzen, ja? Scharfe Sache. Kriminaltango in der Taverne. Dunkle Gestalten, rote Laterne, Abend für Abend, immer das Gleiche, denn dieser Tango geht nie vorbei, geht nie vorbei, geht nie. NDR 3 Kulturforum. Sie hörten Scharfe Sache, einen Beitrag zur literarischen Kriminologie anlässlich eines Arno-Schmidt-Romans von Josef Hürkamp. Die Sprecher waren Ulrich von Bock, Gehild Schüdekopf und Dieter Hufschmidt. Technik Harro Dietrich und Rosemarie Dietrich. Regie Klaus Stieringer. Redaktion Hanjo Kesting. Wir haben bis zu den Nachrichten noch etwas Zeit und darum soll Arno Schmidt nun selbst das Wort haben. Und zwar mit einer Sendung, die er 1958 für den Bayerischen Rundfunk aufgenommen hat. Damals sprach er über seinen Lieblingsdichter, oder besser sagt man einen seiner Lieblingsdichter, Friedrich de la Motte Fouquet, den Verfasser der Undine. Da diese Erzählung derzeit in der Reihe Am Morgen vorgelesen von Gerd Westphal gelesen wird, mag Arno Schmidts Begegnung mit Fouquet hier vielleicht willkommen sein. Griechen und Römer hatten die Wahl unter der Götter großer Zahl, dass jeder sich einen erküre, zu dessen Fahnen er schwüre. Aber nun, denselben Gebrauch haben die Katholiken auch, unter den Heiligen allen zu wählen nach Wohlgefallen. Und wir anderen Ketzer auch üben denselbigen Gebrauch. Von Dichtern, groß und kleinen, erwählt sich jeder seinen. Die Götter waren oft sunderlich und die Heiligen wunderlich. Und so ist das Gelichte auch unserer Lieblingsdichter. Und das Tollste an diesem Verslein ist, Rückert hat genau den Mann dabei im Sinne gehabt, von dem auch ich im Folgenden erzählen werde, Fouquet. Ich bin immer ein Gegner der Lehre von der Willensfreiheit gewesen, nicht nur, weil ich 6 Jahre beim Militär gedient habe, sondern aus theoretischen Erwägungen. Als Eideshelfer zitiere ich außer dem großen Schopenhauer noch Voltaire, Hume, Spinoza für fromme Luther. Und da lernte ich zum Beispiel mit 3 Jahren lesen, weil meine um ebenso viel ältere einzige Schwester es in der Hamburger Volksschule erduldete. Ein Vierteljahr später beherrschte ich es à la maître und war ergo zum Wortschlemmer prädestiniert. Nun hat man im Lauf seines Lebens schätzungsweise 1 Dutzend literarische Großlieblinge. Es mag freilich vermessen sein, dass ich solch Diktum aufstelle. Ich bin erst 45 und weiß nicht, wie ich mit 65 denken würde, falls ich so alt werden sollte. Ich lege aber keinen Wert darauf. Mein erstes ganz großes Bucherlebnis war mit 6 Jahren die Reise zum Mittelpunkt der Erde des Jules Verne. Obwohl ich damals noch nicht wusste, dass Storms Regentrude davon herkommt und anderes mehr. Anschließend, wie billig, Karl May, der 4 oder 5 merkwürdige Bände ausgenommen viel Mist geschrieben hat, dessen literarische Wirksamkeit aber endlich einmal untersucht werden sollte. Von Zuckmayer über Fallada, Ernst Keuder und Franks Räuberbande bis zu mir. Dann kam aber auch sofort schon, mit 15, Schopenhauer, Nietzsche, gegen den ich inzwischen recht misstrauisch geworden bin, Wieland, Poe, Jean-Paul, Hoffmann, Tieck, das war ein sehr großer Mann. Aber auch Dickens, Scott, Swift. Im Augenblick dominieren der Anton Reiser, die Insel Felsenburg, Diana Sore und Tristram Shandy, Voltaires, Candide und Lessing, aber das sei jetzt einmal alles vergessen. Ich will hier vielmehr von einem Augenblick sprechen, der in meinem Leben Epoche gemacht hat. Ich weiß nicht, wer der Erfinder der Redensart war, nehme ich jedoch an, er wird auch nicht an die Freiheit des Willens geglaubt haben. Es muss also ein schöner Morgen zu Ende Juni des Jahres 1932 gewesen sein. Ich weiß das deshalb so genau, weil ich Oberprimaner war in Görlitz, der Stadt, und eben die großen Ferien begannen. Wir 3 oder 4 literarisch Interessierten der Klasse standen also, die Luft war gelb und blau, in der Schulbibliothek. Die bestand aus einem Schrank voll bankrotter Bücher, irgendwie zusammengelaufen. Und vor uns lehnte, klein, breit und wohlwollend lächelnd, Studienrat Dr. Hasenfelder, der Mathematiklehrer, der aus unerfindlichen Gründen dies Amt zu versehen hatte. Es sei denn, dass er der Jüngste, in Anführungsstrichen, des Lehrkörpers war. Gehen Sie mal doch mit der Freiheit des Willens. Er war ein persönlicher Lieblingsschüler Einsteins gewesen. Das war damals noch nicht verboten. Und mir arg zugetan, weil ich das brennendste Interesse für nicht-euklidische Geometrien und Lorentz-Transformationen zeigte. Damit bin ich nachher im Abitur drangekommen und habe männlich damit verblüfft. Damit und in Deutsch, wo ich den Expressionismus pries, was mich folglich im Frühjahr 33 das sehr gut im Abschlusszeugnis kostete. Ich sehe mich also stehen, blutjung, endlos lang, dafür Beine und Hüften, mit denen ich durch eines Aldermanns Daumenring schlüpfen konnte, vergeistert und eifrig, neben mir mein Freund Heinz Jarowski, jetzt ist er Oberstudiendirektor und Leiter derselben Schule. Wir tragen jeder in der Hand ein Mikroskop, das wir uns für die Ferien ausgeliehen haben und wollen nun eben auch noch ein paar Bücher mitnehmen. Felix Dahn? Da kann ich nur frech und abfällig rotzen. Ich habe vorher in Hamburg Spanisch gelernt und lese immerhin den Don Quixote in der Ursprache. Und immer, wie schon erwähnt, vor den hohen Fenstern die Sommerluft. Tiefblau und hellgelb, solche Beleuchtung gibt es heute nicht mehr. Ich bückte mich, vielleicht wurde gebückt, von wem weiß ich nicht, und zog den unteren Schub des altmodischen Schrankes auf. Da lagen etwa 10 ausrangierte Bücher, die kreuz die quer. Ich griff. Und was heißt, wie gesagt, ich? Ich betrachte meine adrige rechte Hand. Da sitzt ein Herr und ich in ihm. Wer aber ist dieser, hat Jean-Paul erfunden. Ich griff also nach dem obersten alten Band. Der war dick, wie Bücher sein sollen, Rotleinen eingebunden. Ich schlug ihn auf und las. Die Nacht wird kalt, sagte der alte Rudolf. Von dem Wetterfähnlein kreischt es herunter. Die Eichen fangen zu rauschen an. Lege mehr Holz an den Herd, Alwin. Da war ich hin, von dem herrlich ausgewogenen Prosatakt. Denn es gibt ja nichts Schöneres auf der Welt als eine gute Seite Prosa. Nun habe ich es von jeher geliebt, unnütze Fragen zu tun. Ich wandte mich deshalb zu meinem verehrten Lehrer, ein Schüler Einsteins, man bedenke doch. Er brachte uns zukunftsweisende Ansichten bei, wie es läppisch sei, einen Schlips zu tragen, als ob man sich beständig des Stranges bewusst sein müsste, wie lächerlich sich die Nase abzuduellieren. Auch, dass über Parlamentsgebäuden grundsätzlich die Inschrift Nanu stehen sollte. Zudem also wandte ich mich Alfie und fragte, kann ich das hier mitnehmen? Er sah auf den Titel, runzelte die Stirn, ich wusste damals noch nicht warum, beblickte mich langen, zog ein Gesicht wie Adenauer, wenn man von Anerkennung der DDR spricht, und sagte säuerlich, bon. Ich nahm also den uralten Band mit heim und las in ihm. Von der Undine, vor wenigen Monaten hat Henze sie erst neu komponiert. Sintram und seine Gefährten. Das Meisterstück des Aletes von Lindenstein. Meisterstück nicht nur relativ, sondern wirklich eines der ganz großen romantischen Paradigmata überhaupt. Die erste dichterische Formung der Nibelungen seit Hans Sachs und Dürres in solchem Zusammenhang wahrlich nicht erwähnenswert. Wolfsfleisch und Otternbalg. Seltsame Speise. Zumal zum Abendbrot, wenn gleich danach der Mond aufgeht, rot über den Bergwald her und Nachtgespenster auf Gewitterwolken durchreiten das schweflichte Himmelszelt. Tja, seltsamliches Essen war es gewiss. Doch tischt es mir die Schwägerin trefflich auf und hat mir recht den Sinn damit erfrischt. Mir ist das wild zumut. Hör nun, was schadet's, wird's doch Gewitter in dieser Nacht. Weiter vorgehend. Bin wohl schon in des Schlangentöters Zimmern? Da schläft ein Mann, hat in des Weibes Schoß sein Haupt gelegt. Das Weib ist meine Schwester. Ganz recht, soll Sigurd doch mein Schwager sein. Ich hab's in fernen Landen schon gehört. Als diese großen Ferien 1932 aufhörten, war ich gefangen. Und versuchte mit meinen, damals sehr geringen und eben deshalb listigst auszunützenden Mitteln, mir mehr von diesem merkwürdigen Mann zu beschaffen. Als nächstes fand ich bei Bäsold in Görlitz einem jener geheimnisvoll unschätzbaren Winkelantiquariate einen Band des sogar vom berühmten Gödecke ungekannten schwedischen Nachdrucks der Sängerliebe. Denn wie hätte ich auch gläsern glühend und noch empfänglich offen für alle Schlüsselworte nicht dem unterliegen sollen, von dem ein Edgar Allan Poe bekannte, For one Fouquet, there are 50 Molières. Hätte ich Stellen widerstehen sollen wie diesem Before, der Pforte-Ring klang. Alwin trat in den blühenden, monderhellten Garten. Von allen Seiten nickten ihm die Gebüsche einladend zu. Alle schienen ihn neckend festhalten zu wollen und lockten ihn von einer Laube zur anderen, bis er Lichter aus Flaminias Schlafzimmer blinken sah und vor einer offenen Seitentür des Schlosses stand. Drinnen bezeichneten Lampen mit lindem, vertraulichem Schein die Wege zum süßen Ziele hinauf. Wohlgerüche erdufteten. Der glühende Jüngling schlich leise, leise, mit hochschlagendem Herzen über die schön gewundene Treppe. An der nächsten Türe rauschte es wie von seidenem Gewande. Sie ging auf und Flaminia stand vor ihm. Leicht gekleidet, fast unverhüllt, jeglicher jugendlicher Reiz, jegliche zarte weibliche Form. Er führte sie, er trug sie, wollusttrunken ins blumenumkränzte Gemach, und sein ward alle Wonne und Herrlichkeit der Liebe. Und nun das After. Alwin schwankte, wie im Traum. Wir steigen hinab, darauf die Lichter schon größtenteils erloschen waren. Ungewiss tappte er öfters an den Wänden umher. Als er die Tür nach dem Garten zu aufstieß, war es draußen neblicht und finster. Der Mond stand ganz bleich über den nördlichen Gebirgen. Die Gänge und Gebüsche sahen unbekannt und seltsam aus. Feuchte Morgenkühle hauchte über sein glühendes Gesicht. An der Pforte wartete Clotilde, vom Frost halb erstarrt, und nahm mit schläfriger Gebärde und eiskalter Hand das Gold, welches er ihr darbot. Darauf schlug sie hinter ihm die Türe zu und er hörte sie mit schnellen Tritten nach dem Schlosse zurückfliehen, durch ein inneres Grausen gejagt. Fern ertönte das dumpfe Schießen von der Gegend des Berges heran. 500 Jahre waren seit dem Tode des Mittelhochdeutschen verflossen, als geheimnisvoll und unerfindlich, ein anachronistischer Fluch für ihn selbst, ein Rätsel voll heiliger Absurdität für uns und die Zeitgenossen, 1777, der Mann geboren wurde, der, ein reiner Tor aller Parzival, wenn je einer war, die ganze Richtung des Mittelhochdeutschen zum Abschluss zu bringen, bestimmt war. Friedrich Heinrich Karl, Baron de la Motte Fouquet, Baron de Tonnay-Bouton, Baron de Saint-Surin, Seigneur de la Grève. 2x10.000 Arbeitsstunden habe ich seitdem freiwillig, unterstützt von meiner Frau, an die Aufhellung des Lebenslaufes dieses 21. gewendet. Jahrelang, immer anschwellend, hat das Manuskript seiner Biografie mir dargelegen. Nunmehr, endlich, wird es in diesen Tagen erscheinen. Nicht, dass ich der blinde Verehrer eines Mannes wäre, den ich im Lauf meiner Studien als politisch und sozial völlig unvernünftig habe erkennen müssen. Das ist peinlich oft vereinbar mit dem Begriff des großen Dichters, obwohl unangenehm genug. Man denke an Stifters Nachsommer oder Goethes Wahlverwandtschaften. Aber ich kann mich auch heute noch, wo ich doch des Themas infolge der Überbeschäftigung damit redlich müde sein dürfte, dem nicht entziehen, was Jean-Paul bei ihm Schlack- und Zündworte nannte, die wie Zauberspiegel plötzlich eine Ferne der Vergangenheit und eine der Zukunft auftun, wo Wirkengel die blutroten Flügel entfalten. Natürlich ist seine Welt ganz im Sinne mittelalterlicher Radkarten vereinfacht. Den Außenrand bildet ein Weltmeer, Grauwellen, nicht allzu tief, aber am schleimigen Boden bewohnt von beuligen Ungeheuern. Nach Norden ist die Begrenzung ein heidnisch wirres Finnland mit höheren Wäldern so dicht, dass kein Vogel durchfliegen kann. Im Süden dehnt sich eine gleichermaßen apokryphe Sandwüste, sparsam durchsetzt mit Oasen, selbst geschaffen willkommenen Zentren für höchst poetisches arabeskes Geschehen. Nach Westen schließt das Irland elfengrüner Pflanzenmärchen und eine ossianische Nebelwelt. Im Osten wehrt ein tief gestaffelter Hag gigantischer, wandernder Staubsäulen, ausgespannt zwischen ihnen Vorhänge von Stürmen, hinter denen nur zuweilen laut hervordringt wie von Waffengeklirr und Rosseshufen. Eine Weltkarte, auf der überzeugend dicht nebeneinander eine gitarrenschwirrende Provence steht, neben den Klippen Norwegs. Ein prachtvoll langgewandiges Mohrenland neben etwa solchem Harzgebirge. Durch üppig verzweigtes Gebüsch, über unwegsames Gestein hinaufklommen die Ritter, während der Sturm heulend den waldigen Abhang hinunterzog und in grausiger Tiefe mit den Wellen eines ungestümen Bergwassers brüllend rang. Endlich zeigte sich durch die bereiften Äste der Buchen, durch der Tannen schneebelastetes Dunkelgrün, ein freier Platz. Hoch in dessen Mitte, fast wie ein Felsengeklipp, ragte der heidnische Opferherd gegen den Himmel an. Noch standen die Ritter zweifelnd, ungewiss, ob sie hier die Erscheinungen der frevelen Abgötterei erwarten oder lieber angreifend die Eingänge aufsuchen sollten. Da meldeten sie mit einigem Schaudern unversehens, dass sie zu vieren waren. Ein riesengroßer, aber ganz schattenartiger Mann stand neben ihnen, der sagte mit hohler, verblasener Stimme, ihr meint es gut, und ich möchte euch doch lieber raten, abzustehen. Die Drungen sind verzweifelt stark. Wollt ihr aber durchaus nicht ablassen, da müsst ihr an die Nordseite des Herdes, wo die beste Einfahrt ist, dreimal mit den Klingen anklopfen und dazu sagen, gib uns guten Gang, du Gries, Gestein und Hartwuchs, Hausen, Harren, Starke, haben Lust zum Abgrund. Damit schwand der wunderliche Weidmannsschatten in den Wald hinein. Und die Herren beschlossen, seinem Rate zu folgen, weil er ja doch etwas recht Ritterliches und Tapferes enthalte. Sie schlugen mit den Klingen gegen die Nordseite des Opferherdes. Und Herding, welcher die Beschwörungsworte am besten behalten hatte, sagte sie dazu her. Da fing es an, sich zu regen und rollen in dem Gestein. und auseinander tat sich die moosige Wand, dass man tief hineinsehen konnte in einen langen, steil abschüssigen, sehr engen Gang. Der edle Wunsch, keiner Gefahr später als die Waffenbrüder zu begegnen, trieb Otto und Herding an des Seekönigs Seite vor, und nebeneinander gereiht schritten die drei Genossen mit sammen Fürder, ihre langen, glimmenden Schwerter wie Fühlhörner in die Dunkelheit vorausstreckend. Sie trafen auf nichts Feindliches. Vielmehr, je tiefer sie stiegen, je mehr erweiterte sich das Gewölbe, je milder senkten sich die Stufen. Plötzlich standen sie auf ganz ebenem Boden. Eine Zugluft hauchte sie an wie aus freier Gegend. Und sie meinten umso mehr, in eine solche geraten zu sein, da es hoch über ihnen, als vor der Himmelswölbung, herabfunkelte mit einigem Sternenlicht. Wie sie in dieser ungeheuren Tiefe zum Anschauen des Firmaments gelangt sein möchten, darüber sahen sie noch zweifelnd nach. Da schon der Falke von Ottos Brust in die Höhe stieg, freudigen Schwunges den ungehemmten Raum begrüßend. Bald aber kam das mutige Tier verstört und taumelnd zurückgeflattert. Sie sahen wohl, es hatte seine Jagd beginnen wollen und war auf entsetzliche Gestaltungen gestoßen, die nun dicht über den Häuptern der Ritter hinwallten. Man wusste nicht, war es riesiges Geflügel von unerhörter Art? Waren es Höhlendämpfe, die in dieser unterirdischen Gegend in so zahlreichen Scharen und bedreuenden Bildern umherzogen? Denn dass man in einer unterirdischen Wölbung war, nur von Gewalt, ja Art und Höhe und von der schwarzschwindeligen Kuppel herab Lampen wie Gestirne leuchteten, davon hatten sich nun schon die in der Dunkelheit nach und nach gestärkten Augen der Wanderer überzeugt. Ein großer See lag zu ihren Füßen, das schwarze Gewölbe und die Lampensterne recht freudlos rückspiegelnd. Die Ritter fühlten mit ihren Schwertern hinein, Arnbjörn endlich mit seiner langen Hellebarde. Es war auch ganz dicht am Ufer, an keinen Boden zu denken. Mehr als eine Meile lang waren sie schon am Borde hingewandert. Da tat es sich vor ihnen auf wie ein steiler Hügel, auf dem eine getürmte Feste stand. Während sie sich ihr nähern wollten, bemerkten sie, dass der See hier einen wildrauschenden Fluss aufnehme, der sich gerade zwischen sie und das nächste Ziel ihrer Reise hinzog. An Durchwaten oder Schwimmen war bei diesen schäumenden Wirbeln nicht zu denken. Man hielt sie also sturmaufwärts. Bald auch erreichten sie eine hohe, von lauterem Erz gewölbte Brücke, die unter den geharnischten Fußtritten der Wandelnden wie in Melodien eines grausen Marsches zu tönen anhub. Jenseits angelangt sahen sie ein weites, ebenes Feld vor sich. Man hätte es eine blühende Aue nennen mögen, denn es leuchtete wie von vielen Blumen darauf hervor. Aber diese gaben sich allzumal im Näherkommen als bleiche, wunderlich geformte und Schwefelduft aushauchende Flämmlein kund. Doch war es, als ob viele seltsame, über die Ebene bald einzeln, bald in Scharen hintrabende Tiere, halb wie Rosse, halb wie Stiere gebildet, ihre Nahrung daraus zögen, denn sie rupften oft solche Flämmlein ab und sprangen dann lustiger Fürder. Sollten wir es doch solch ein Ross fangen und darauf einreiten in die Burg? Fragte Herding mit einem dreisten Lachen, verhoffen dadurch das Grauen in sein und seiner Gefährten Brust zu ersticken. Aber der vom Entsetzen geborene Scherz weckte auch wieder zum Entsetzen auf. Sie schauderten alle drei zusammen, dass die Harnische rasselten. Zudem kam schon ein hässlicher Zwerg auf einem Beine gesprungen, der sagte, nein, nein, lasset euch nach diesen Tieren nicht gelüsten, das sind der Göttin Freya, Zauberrosse. Damit reitet sie durch den Wald und jagt Menschen, die ihr nicht opfern wollen. Ich aber bin der edlen Rosse Hirt. Nach diesen Worten stieß er in ein ungeheures Horn, so gellenden und zugleich donnernden Tons, dass die Ritter sich des Zurückwankens kaum erwehren konnten. Erschreckt's euch? Lachte der Zwerg. Ich spiele ja nur ein bisschen auf der Schallmai, wie es der Hirtenart und Weise ist. Hier unten klingt ein eigener Schall und blüht ein eigener Mai. Da macht es denn die Schallmai den beiden nach. Wenn ihr wollt, kann ich euch auch unsere Hirtentänze sehen lassen. Ich habe noch viel Genossen hier nahe bei. Die Ritter winkten ihn mit den beerzten Händen fort und gingen schweigend auf die Burg zu. Gellend lachte der zwergische Hirte ihnen nach und die Zauberer zersprangen wie Herren der über die Wiesenflämmchen. Über Zugbrücken gingen die drei Herren, auch durch Tore hin wie in eine ordentliche Ritterburg. Einige Männer schien es hielten an den Eingängen Wacht, neigten sich auch vor den Eintretenden mit strengem Waffengruß, ohne dass man doch recht eigentlich wissen konnte, ob es nicht bloß künstliche Bildsäulen wären, die so wunderlich zusammenrasselten und sich bückten und dann wieder gerade ständen, in regungsloser Härte fest. Durch leere Gemächer und Säle hinführte der Gang. Die Tritte hallten sehr wider in dem, es schien, ganz erstorbenen Gebäu. Flackernde Lampen hingen hin und her an den Wänden. Endlich kamen sie in ein reich geschmücktes, aber mit Verzierungen sehr wunderlich aussehendes Zimmer. Da saß ein Ritter darin, hinter einem langen Tisch, und las in einem aufgeschlagenen Buche. Dem Otto war es zumut, als habe er Ähnliches irgendwo einmal schon im Traum gesehen. Indem er sich noch darüber besann, schloss der Ritter sein Buch, richtete sich in die Höhe und sagte hinausgehend, ihr hättet klüger getan, wegzubleiben. Da ihr nun aber einmal hier seid, will ich euch melden. NDR 3, Kulturforum. Begegnung mit Fouquet. Sie hörten eine Erinnerung von Arno Schmidt, eine Aufnahme des Bayerischen Rundfunks von 1958. Fouquets Erzählung Undine steht derzeit, gelesen von Gerd Westphal, auf dem Programm der Reihe Am Morgen vorgelesen. Redaktion Hanjo Kesting. Nachrichten. Es ist 17 Uhr. Bagdad. Der irakische Staatspräsident Saddam Hussein beharrt auf der Besetzung Kuwaits durch seine Truppen. Saddam sagte heute in einer Rundfunk- und Fernsehansprache, Kuwait sei die 19. Provinz des Landes und werde dies auch bleiben. Die irakischen Streitkräfte bereiteten sich auf einen langen und leidvollen Kampf gegen die USA und deren Verbündete vor, bei dem es auch um die Befreiung Palästinas gehen müsse. Luxemburg. Die europäische Gemeinschaft bedauert es, dass der irakische Außenminister Assis ihre Einladung zu Friedensgesprächen nach Luxemburg abgelehnt hat. In einer heute veröffentlichten Stellungnahme der 12 EG-Länder heißt es, die Gemeinschaft halte die Einladung aufrecht. Die irakische Führung solle ihre Haltung noch einmal überdenken. Der belgische Außenminister Eyskens wertete die Absage des Irak an die EG als ein schweres Fehlurteil. Ein Sprecher des irakischen Außenministeriums hatte gestern erklärt, Assis werde einen Tag nach seiner Begegnung mit US-Außenminister Baker in Genf nicht nach Luxemburg kommen. Zur Begründung hieß es, die Staaten der EG seien Diener der US-Politik. Erhaç, Türkei. Alle 18 Bundeswehr-Kampfflugzeuge vom Typ Alpha Jet sind am Nachmittag auf dem türkischen Luftwaffenstützpunkt Erhaç in Anatolien gelandet. Innerhalb von 3 Stunden waren die Jagdbomber in der vergangenen Nacht in Oldenburg gestartet. Sie sollen als Teil einer mobilen Einsatztruppe der NATO den Irak vor einem Angriff auf die Türkei abschrecken. Damit sind erstmals in der Geschichte der Bundeswehr deutsche Streitkräfte in ein Krisengebiet verlegt worden. Auch aus Belgien sind heute 18 Kampfflugzeuge.